Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Und wow, seit langem nehme ich mal wieder so eine richtig spontane Folge auf. Komplett ungeplant, steht nicht im Redaktionsplan, ist auch nicht geskriptet, noch nicht mal Stichpunkte habe ich vor mir, aber dafür ganz viel Lust, diese Podcast-Folge aufzunehmen. ich weiß ja nicht, wann du die gerade hörst, aber ich nehme die gerade am 3. Dezember 2020 auf. Und ich war eben eine Runde spazieren. Es war ziemlich kalt draußen. Wir haben jetzt auch schon kurz vor 19 Uhr. Also es ist schon lange dunkel und es war eben auch recht kalt. Und dann bin ich wieder zur Tür reingekommen und mir ist erstmal so die Wärme entgegengekommen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich finde, es ist einfach ein total schönes Gefühl, so von draußen reinzukommen. Und genau, dann habe ich mir einen Tee gemacht, den habe ich jetzt vor mir und werde bestimmt auch im Laufe der Podcast-Folge ab und zu mal daran nippen. ja, genau, worüber möchte ich heute sprechen? Wie gesagt, das war ein total spontaner Einfall. Es soll darum gehen, wie du das Leben beziehungsweise erschaffen kannst, das du dir wirklich wünschst. Und das hat für mich ganz, ganz viel mit Manifestation zu tun. Falls du nichts mit diesem Begriff anfangen kannst, ich versuch's mal irgendwie möglichst einfach zu erklären, was, glaube ich, gar nicht so leicht ist. Manifestation bedeutet zumindest für mich, dass ich mir etwas in meinem Kopf kreiere, mir das bildlich vorstelle, es praktisch vor meinem inneren Auge sehe und dass es dadurch, frag mich nicht wie, aber irgendwie funktioniert es, dass es dann auch früher oder später zu meiner Realität wird. Also ich das im echten wahren Leben sozusagen anschauen kann. Ist ganz, ganz spannend. Oft ist es auch ein Prozess über einen relativ langen Zeitraum. Das kann Wochen, Monate, manchmal sogar auch Jahre dauern vom ersten Impuls, so nach dem Motto, das wäre ja irgendwie cool, wenn ich so mein Leben leben würde, wenn ich diese Sache regelmäßig tun würde, wenn ich das und das in meinem Leben hätte. Bis hin zu, okay, ich habe das jetzt genau so, wie ich es haben wollte. Ja, also darum soll es so ein bisschen gehen. Ich möchte dich da auch auf jeden Fall so ein bisschen in meine Geschichte mit reinnehmen, was ich mir im Verlauf der letzten Jahre alles so manifestiert habe, wie genau das funktioniert. Und vor allem, weil wir uns ja jetzt auf das Jahresende zubewegen, wie du dir für 2021 oder wann auch immer du das hörst, für die kommende Zeit das manifestieren kannst, was du möchtest, um einfach das Leben zu leben, was du dir aus tiefstem Herzen wünschst. Ich merke schon, wie ich irgendwie ja so ein bisschen Gänsehaut bekomme tatsächlich, wenn ich darüber spreche, weil das einfach so ein krasses Herzensthema von mir ist, was ich, glaube ich, viel zu lange versteckt habe, weil ich mich nicht getraut habe, das ja so öffentlich auszusprechen. Wenn du mich schon länger verfolgst, dann kennst du da ja so ein bisschen meine Geschichte, dass ich eben die ersten 3 Monate, als dieser Podcast existiert hat, keinem einzigen Menschen aus meinem direkten Umfeld davon erzählt habe. Ich habe das nur mit Leuten aus dem Internet geteilt. Und dann habe ich mich mal so langsam daran tastet, mal meinen Eltern zum Beispiel davon zu erzählen oder engen Freunden oder so. Das war da so ein bisschen meine Geschichte. Darauf wollte ich aber gerade eigentlich gar nicht hinaus. Moment, ich muss meinen eigenen Kopf hier mal ein bisschen sortieren. Ja, genau. Vielleicht kannst du ja auch mal so für dich überlegen, ob es vielleicht auch bei dir Dinge gab, die du dir manifestiert hast. Das funktioniert übrigens auch in die negative Richtung. Das möchte ich jetzt nur mal ganz kurz anschneiden, weil darauf wollen wir uns natürlich nicht fokussieren. Aber wenn du dir beispielsweise immer wieder sagst, das und das kann nicht funktionieren, das wird niemals so, wie ich mir das vorstelle. Irgendwas ist immer, irgendwie läuft es dann immer doch nicht so, wie ich das haben wollte. Und das wird bestimmt ganz schrecklich. Und wenn du deine Aufmerksamkeit, deine Energie praktisch darauf richtest, dass irgendetwas einen schlechten Ausgang hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das auch so kommt. Aber wie gesagt, das nur am Rande, also das Ganze funktioniert auch in beide Richtungen. Aber jetzt wollen wir wieder in die positive Richtung. denn das ist schon mal so das erste Learning, was ich vielleicht dazu mit dir teilen kann, zum Thema, sich nach und nach das Leben aufzubauen, zu erschaffen, was man sich wirklich wünscht. Es geht dabei gar nicht so krass um ganz, ganz konkrete, spezifische Ziele. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es oft so und vielleicht geht es auch vielen jungen Menschen so, dass die gar nicht so genau abschätzen können, okay, wo will ich denn mit 20, 30, 40, 50 stehen? Was soll denn so mein Lebenswerk werden? Also, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie, weiß nicht, wenn man 30 ist oder so, dass es da vielleicht ein bisschen leichter ist, so sich krass konkrete Ziele zu setzen, wie zum Beispiel, okay, ich will an der Arbeit in die und die Position oder ich will das und das Gehalt bekommen oder weiß ich nicht, was man sich in dem Alter noch so für Ziele setzt. Denk dir hier einfach das, was du dir jetzt gerade denkst, dass ich das eher so gesagt habe, was du dir denkst. Aber worauf wollte ich hinaus? Jungen Menschen fällt das, glaube ich, oft gar nicht so leicht, sozusagen, okay, also einfach, weil sich auch in dieser Phase so von, ich sag mal, 12 Jahre bis 20 Jahre so wahnsinnig viel verändert. Natürlich verändert sich immer viel im Leben, aber ich glaube, in diesen 8 Jahren ganz, ganz besonders. Und da ist es dann eben schwierig, mal so locker flockig zu sagen, okay, wo will ich denn in 5 Jahren stehen und so. Und da möchte ich dich schon mal gleich von vornherein dazu ermutigen, dir dann nicht so einen Stress zu machen. Das bringt nämlich nichts. Du musst nicht auf den Tag und auf alles ganz genau sagen können, was du wann erreicht haben willst. Das ist vielleicht auch ein Stück weit sogar Quatsch, weil du dich damit vielleicht zu sehr einschränkst. Ich achte immer darauf, dass ich halt so eine gewisse Richtung anstrebe. Und teilweise setze ich mir auch ganz konkrete Ziele, aber da bin ich dann auch nicht so verbissen, dass ich sage, okay, es muss jetzt unbedingt genau so sein, genau so will ich das erreichen. Denn die Krux ist, dass wir, wenn wir auf dem Weg zu unserem Ziel in diese Richtung, wenn wir da weitergehen, dann eröffnet sich unser Horizont praktisch immer mehr. Also wir können immer mehr sehen, immer mehr Möglichkeiten. Und es kann passieren, dass du auf diesem Weg feststellst, also wenn du, keine Ahnung, 5 Schritte in Richtung von deinem Ziel gegangen bist von insgesamt, keine Ahnung, 100 Schritten bis zu deinem Ziel, ist jetzt nur mal so metaphorisch gesprochen. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Also nehmen wir an, du brauchst 100 Schritte Richtung Süden, also da liegt dein Ziel. Und du bist dann mal 5 Schritte Richtung Süden, also in Richtung deines Ziels gegangen. Und dann stellst du auf einmal fest, dass da noch ganz andere Wege sind und Möglichkeiten. Und dann denkst du dir so, eigentlich habe ich gerade viel mehr Lust, noch ein Stückchen Richtung Osten zu gehen oder Richtung Westen oder doch nochmal in die andere Richtung und da mal gucken, was da so los ist. Und ich glaube, dass das sehr wertvoll sein kann, sich da auch diesen gewissen Freiraum zu geben, auch den Plan wieder ändern zu können. Aber das ist eigentlich gar nicht das, worauf ich hinaus wollte, sondern was mir ganz, ganz wichtig ist, dass wenn du irgendwie spürst, dass du so ein bisschen anders bist als vielleicht die Menschen in deinem Umfeld, als vielleicht so die gesellschaftliche Norm. Und also ich habe das schon sehr, sehr lange, dieses Gefühl. Und früher habe ich das immer extrem negativ interpretiert. Mittlerweile interpretiere ich es als sehr positiv. Das ist vielleicht auch immer so ein bisschen von der Betrachtungsweise abhängig. Aber wenn du der Aussage, ich will irgendwie so ein außergewöhnliches Leben haben, ich will irgendwie mehr als andere im Leben erreichen, einfach dieses Mehr, was auch immer das für dich genau bedeutet, aber wenn du da zustimmst, dann möchte ich dich dazu ermutigen, dich wirklich mit deiner Zukunft auseinanderzusetzen, also da auch mal so richtig Luftschlösser zu bauen und dir die großartigsten Dinge auszumalen und einfach, dass du dieses Großdenken lernst. Denn wie willst du irgendetwas Außergewöhnliches erreichen, wenn du vorher nicht mal daran gedacht hast, das zu erreichen? Alles, was du in deiner Umgebung siehst, war irgendwann mal im Kopf von einem Menschen. Und der hat das dann in die Wirklichkeit gebracht. Manche vergleichen das auch so mit einer Parallelwelt, also dass es praktisch eine Welt der Gedanken gibt und dann diese realistische Welt, in der wir irgendwie leben und dass praktisch alles schon in der Gedankenwelt ist und dass die Dinge von der Gedankenwelt dann halt nach und nach rüber in die realistische Welt kommen sozusagen. Wenn du dich damit anfreunden kannst, dann kannst du es dir auch gerne so vorstellen, das ist dir natürlich überlassen. Was ich sagen will, ist einfach, fang mal damit an, wirklich groß zu denken und dir Dinge auszumalen, denn ich stelle das ganz oft fest und manchmal macht mich das sogar ein bisschen traurig, dass viele Menschen viel zu realistisch sind. Tatsächlich, ja, die sind, also viele wollen dann irgendwie ihre Ziele so rational begründen und rational runterbrechen und ja, einfach so krass realistisch so. Und ich weiß nicht, vielleicht mag das für den einen oder anderen funktionieren, aber ich nutze lieber die Strategie, dass ich erstmal so richtig groß mir etwas ausmale. Da kann dir vielleicht die Frage helfen, okay, wie würde ich mein Leben leben, wenn es kein Muss gäbe? Also wirklich gar kein Muss. Du musst kein Geld verdienen. Du musst nicht in dem Land leben, wo du gerade lebst. Du musst nicht mit den Menschen umgeben sein, mit denen du gerade umgeben bist. Du musst nicht zur Arbeit gehen. Du musst nicht, keine Ahnung, was man sonst noch so alles muss. Also was, womit würdest du dann deinen Tag füllen? Also, dass du dir einfach mal so ganz verrückte Fragen stellst und da kann es dann leicht passieren, dass man sich dabei ertappt irgendwie, dass man dann so sagt, ja, aber so ist das ja nun mal nicht. Ich muss ja nun mal Geld verdienen und ich muss ja nun mal zur Arbeit gehen und ich muss ja nun mal hier meine Familie ertragen und dies und das. Und das mag schon sein, aber es geht darum, dass du diesen Horizont aufmachst und dich mal fragst, was wäre denn, wenn? Denn wenn du in diese Ecke von deinem Gehirn, wo diese verborgenen Träume und Wünsche und Bedürfnisse liegen, einmal dran gekommen bist, dann frag mich nicht wie, aber du wirst Mittel und Wege und Lösungen finden, um einen Teil oder vielleicht auch alles davon zu verwirklichen. Du musst dich nur erstmal trauen, da dran zu kommen, sozusagen. Und das kann man eben super gut machen, indem man sich mal die Zeit nimmt und sich einfach die richtigen Fragen stellt, vielleicht auch sich einen Coach mit an die Seite holt und sich von dem praktisch die richtigen Fragen stellen lässt. Ich habe dir da jetzt gerade schon ein bisschen Inspiration gegeben, sowas wie, was wäre, wenn es kein Muss gäbe in meinem Leben? Was würde ich machen? Was würde ich machen, wenn ich kein Geld verdienen muss? Was würde ich machen, wenn mein Umfeld keine Erwartungen an mich hätte? Sich einfach mal damit zu beschäftigen. Und manchmal kann es auch, glaube ich, ein bisschen wehtun. Gerade vielleicht, wenn man schon ein bisschen älter ist und dann feststellt, okay, diese Antworten, die ich auf die Fragen gefunden habe, die haben überhaupt nichts mit meinem derzeitigen Leben zu tun. Und das kann, glaube ich, eine harte, vielleicht auch schmerzhafte Erkenntnis sein. Aber selbst wenn das bei dir so ist, dann möchte ich dich bitten, dreh das mal um und sei da mal stolz drauf, dass du das herausgefunden hast. Weil das gibt dir die Möglichkeit, in Zukunft was zu verändern. Und in Zukunft eben eine andere Richtung einzuschlagen. Wenn du bis jetzt immer nur Richtung Süden gelaufen bist, mal Richtung Westen zu laufen oder Richtung Osten. Und genau, also das ist auf jeden Fall der erste Schritt, dass du dir mal so dieses große Ganze überlegst. Und als nächstes nimmst du dir dann einen bestimmten Zeitraum heraus, beispielsweise die nächsten 2 Jahre, die nächsten 3 Jahre, wenn du magst, auch nur das nächste Jahr, für 2021 beispielsweise, und stellst dir da so ein paar Fragen. Als erste Frage, was wäre das Coolste, was 2021 oder die nächsten 5, 3, 2 Jahre, wie auch immer, den Zeitraum, den du eben gewählt hast, was wäre das Coolste, was da passieren könnte für mich? Was wäre das Coolste, was ich da erschaffen könnte für mich und mein Leben? Und da darfst du diesen gewissen Grad finden zwischen realistisch, also okay, irgendwie machbar, aber auch, das fordert mich heraus und dafür muss ich mich ein bisschen strecken und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich erreichen kann. So, also genau solche Dinge sollst du da herausfinden. Und wenn du das dann hast, dann kannst du auch ein bisschen rationaler rangehen und dir überlegen, okay, welche Schritte darf ich denn gehen, um dahin zu kommen, um mir das zu verwirklichen? Ja, genau. Und dann als Bonustipp sozusagen, und ich glaube, das macht wirklich den Unterschied, denn es gibt viele Menschen, und ich habe da früher auch definitiv dazu gezählt, die sich vielleicht am Jahresende neue Ziele setzen und das vielleicht sogar aufschreiben, was ja schon mal richtig gut ist, aber diesen Zettel, auf den sie das geschrieben haben, dann in irgendeine Schublade legen und vielleicht, wenn überhaupt, am Ende des nächsten Jahres mal wiederfinden, diesen Zettel, und sich dann so denken, so, oh, das hatte ich mir ja vorgenommen. Hat irgendwie nicht funktioniert. Und jetzt Preisfrage, warum hat es nicht funktioniert? Ja, natürlich, weil die diesen Zettel nie wieder angeguckt haben und der dementsprechend auch nicht im Bewusstsein mehr war. Also, Geheimtipp, beschäftige dich so oft, wie du kannst, mit dem, wo du hin willst. Wie gesagt, das müssen am Anfang noch keine mega konkreten Ziele sein. Das kann auch nur eine Richtung sein. Stell dir die Frage, wie möchtest du dich fühlen jeden Tag? Und dann schreib dir auf, welche Sachen lassen mich so fühlen. Also diese grobe Richtung, dass du dir das mal überlegst und dann einfach dich wirklich am besten jeden Tag, gerne auch mehrmals am Tag, damit beschäftigst. Was ist denn meine Parallelwelt? Was ist meine ideale Parallelwelt? Welche Bausteine sind da drinne? Und wie kann ich es schaffen, die in meine reale Welt zu holen? Und ja, genau, dabei kann dir ein Vision Board helfen, dabei kann dir es helfen, dass du dir es immer wieder aufschreibst, dabei es kann dir helfen, dass du immer wieder darüber nachdenkst, aber es muss einfach in deinem Bewusstsein bleiben und ständig, einfach ständig dir bewusst sein, wo du hin willst. Und dann wird sich das auch definitiv verwirklichen. Ja, und ich habe dir ja am Anfang der Podcast-Folge versprochen, dass ich da mal, ja, einen kleinen Erfahrungsbericht teile mit dir. Und das mache ich jetzt natürlich auch, denn ich habe das ja versprochen. Und was man versprochen hat, das hält man auch, sagt Oma immer. ja, also, ich muss mir gerade mal überlegen, was ich da nehme. Ah doch, ich glaube, ich habe was. Und zwar habe ich mir eigentlich das ganze Jahr 2020 jemanden gewünscht für mein Business, für das, was ich mit Goldene Zeiten tue. Habe ich mir jemanden gewünscht, der mich dabei irgendwie unterstützt. Im Idealfall ein bisschen älter, einfach so eine Art Geschäftspartner, ja, der Ahnung von bestimmten Dingen hat, der mir sagen kann, weil das hatte ich ganz, ganz oft, vielleicht kennst du es auch irgendwie in irgendwelchen Lebensbereichen, dass du nicht weißt, was so der nächste Schritt ist. So, du willst weiterkommen, du willst Dinge in Gang setzen, du willst Dinge bewegen, aber du weißt einfach nicht, wie. Du weißt nicht, wie du Dinge in Gang setzen kannst, so. Und so jemanden habe ich mir wirklich das Ganze, also seit Januar, vielleicht auch schon seit 2019, ich weiß es nicht genau, ich habe mir das immer wieder gewünscht und ich dachte mir so oft, oh, wie cool wäre das, wenn ich mich jetzt einfach über Zoom, das ist eine Videokonferenzen-Plattform, falls du nicht weißt, was das ist, wie cool wäre das, wenn ich mich über Zoom jetzt mit meinem Geschäftspartner verabreden könnte und wir jetzt einfach mal quatschen, was jetzt als nächstes ansteht bei Goldene Zeiten, welche kostenlosen Programme wir machen können, wie wir Klienten fürs Goldene Zeiten-Coaching gewinnen können und so weiter. Wie cool wäre das bitte? Ich hätte so Lust drauf, so jemanden irgendwie an meiner Seite zu haben. So. Ich habe mir das so oft überlegt und ich bin dann auch teilweise so, so weit gegangen, klingt jetzt so dramatisch, aber ich habe das dann auch gemacht, dass ich ja Leute gefragt habe einfach, ob die vielleicht so jemanden kennen, der dafür Kapazitäten hat, sich einfach mal mit einer 17-Jährigen hinzusetzen und irgendwelche Geschäftsstrategien auszuarbeiten, so. Ich habe rumgefragt und so weiter. Und dann Anfang August, frag mich nicht wie, aber ist mir diese Person einfach begegnet. Sie ist einfach in mein Leben gekommen, so gefühlt aus dem Nichts. Und ich habe einfach von Beginn an gemerkt, okay, das war genau das, was ich mir manifestiert habe. Das ist genau das, was ich wollte. So, lieber Burkhard, falls du das hörst, danke. Wie auch immer du das gemacht hast, wie auch immer du meinen Wunsch erhört hast, aber danke, dass du jetzt in meinem Leben bist. ja, genau, das nur kurz. Ja, also es war einfach so verrückt und also auch wenn wir dann darüber gesprochen haben, bei ihm war das nämlich genauso. Also er hat sich jemanden gewünscht, der ein bisschen jünger ist, ein bisschen frischen Wind in alles bringt, neue Ideen hat und so weiter. Und so haben wir uns da einfach irgendwie gefunden. Und ja, jetzt sind wir halt Geschäftspartner. Das ist einfach mega cool. Also ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Das war so unglaublich, einfach festzustellen, ja, das, was ich mir die ganze Zeit gewünscht habe, das ist jetzt da. So. Genau. Also das als kleiner Erfahrungsbericht. Ich hoffe, das konnte dir jetzt noch so den letzten Anschubser geben in die richtige Richtung, dass du einfach losgehst für das, was dein Herz bewegt, das, was dich wirklich interessiert, das, wofür du brennst. Und ja, werd nicht müde, einfach das immer wieder zu visualisieren, darüber zu sprechen, laut und deutlich zu sagen, ich wünsche mir das, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sagst du halt, was du dir wünschst. Und dann sagst du es immer wieder. Und ja, du sendest da praktisch, indem du es sagst, diese Energie irgendwie ans Universum raus. Und dann gibt dir das Universum halt früher oder später das, was du haben möchtest. Wenn, ich glaube, da ist noch so eine kleine Bedingung, wenn dir diese Sache dient. Denn manchmal ist es vielleicht auch so, dass wir uns Dinge wünschen, die vielleicht nicht so unbedingt gut für uns sind und dass uns dann das Universum irgendwie beschützen will und uns deswegen nicht das gibt, was wir wollen, weil wir was viel Besseres noch verdient haben. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen und das ist zu philosophisch. Vielleicht für eine andere Podcast-Folge, wenn du darauf Lust hast, schreib mir das super gerne mal auf Instagram, würde mich sehr interessieren. Goldenezeiten_Lena heiße ich dort. Also schreib mir, ob du dir zu der Podcast-Folge eine weiterführende Podcast-Folge wünschst. Und ansonsten wünsche ich dir einfach noch einen wundervollen Tag, morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Wenn du dir weitere Unterstützung zu dem Thema wünschst, wenn du noch mehr Fragen haben möchtest, einfach da noch ein bisschen ja, Unterstützung und Beistand brauchst, dann kannst du super gerne mal in die Shownotes gucken. Da habe ich dir einen Link hingepackt. Da können wir kostenlos telefonieren und dann bist du vielleicht schon bald, wenn du das möchtest, Teilnehmer des Goldene Zeiten Coachings. Das ist ein absolutes Herzensprojekt von mir und ich sehe einfach bei den Coaches, die ich da bis jetzt hatte, was das bewirken kann und das wünsche ich mir noch für viel mehr Menschen. Genau, ja, dieser kleine Werbeblock noch am Rande. Jetzt wünsche ich dir aber wirklich noch einen ganz, ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal hier im Goldene Zeiten Podcast. Tschüssi!